Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Heute am Mikrofon Ortrun Gutke, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Mein Kollege, der Brasilianer Markus Romau, ist heute nicht dabei. Bis Ende des Monats wird er an einem großartigen Projekt arbeiten. Er wird sicherlich zuhören über www.tidenet.de. Da ist die Sendung auch zeitgleich zu hören. Ja, das, die drei Stücke, die ihr gerade eben gehört habt, das waren Stücke von Marisa Monte von der CD Barulhinho Bom. Das ist eine sehr empfehlenswerte CD. Es sind sogar zwei CDs in dieser Hülle. Und zwar ein Teil, was ihr eben gehört habt, das war Ao Vivo. Und der andere Teil ist im Studio gemacht worden. Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Einspielung, und zwar von der CD Cantoras Negras Brasileiras. Es war ein Projekt im Jahre 1997, wurde in São Paulo ein riesiges Konzert gegeben, und zwar traten dort nur ausschließlich afro-brasilianische Frauen auf. Und daraus ist dann später entstanden diese fantastische CD Cantoras Negras Brasileiras. Und ich werde hier einige Stücke einspielen von Angela Regina, von Carmen Costa und von Martinalia. Por mim já deve saber do riso no fim de tanto sofrer que eu não desisti das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras à noite. Eu que sempre apostei na minha paixão. Guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz a razão. De repente a visão da esperança quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor, ser feliz. Gesto de amor, meu país acendeu a cor. Verde as matas do olhar, verde perto, verde de novo lugar, ver adiante sede de navegar, verdejantes ter. Minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz a razão. De repente a visão da esperança quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor. Sistemas, um dança de gente. foi pensando em você que eu escrevi essa triste canção. Foi pensando em você que é meu tormento e a minha paixão. É nestes versos que eu quero dizer o amor profundo que eu sinto por você. Seu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Mas quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que zombe de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Seu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não, não quero que zombe de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Bem pertinho de mim ele está, me ouvindo cantar. E juntinho dele eu estou morrendo de que vem da Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia, se é fantasia que a luz da candela ilumina pra gente cantar. Um dia morena enfeitada de rodas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um peito só, cheio de promessas. Era só, era um peito só, cheio de promessas. Era só, era um peito só, cheio de promessas. Era só, era um peito só, cheio de promessas. Era só. Quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro pro vento que rola nas palmas? Arrasta o veleiro que leva pro meio das águas de Iemanjá, que o mestre valente vagueia olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus. Eu já vou-me embora pro reino quis, onde os tesouros de minha senhora desfia colares e contas pra vida passar e deixa de olhar pro velho. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi, foi beira-mar, foi beira-mar quem chamou, foi beira-mar. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Stile 96.0, heute am Mikrofon, Ortrun Gutke, die deutsche Stimme. Ja, ich hatte ja euch versprochen, euch ein bisschen wegzubringen von den dunklen grauen Wolken des heutigen Tages, des grauen Novemberhimmels. Ich hoffe, es ist mir geglückt, euch auf die Reise zu schicken, dass ihr eure Augen schließt und alles vergesst, was so heute an euch begegnet ist und was ihr so erlebt habt. Die letzten Stücke, die ihr gehört habt, war von der CD Cantoras Negras. Das ist ein Projekt 1997 gemacht worden in Sao Paulo. Und zwar sind auf einer live aufgetreten in einer riesigen Konzerthalle ausschließlich afro-brasilianische Sängerinnen. Und ja, es ist schon fast ein bisschen zu Ende, die Zeit. Ich möchte noch ein Lied einspielen von Marisa Montes, und zwar Dança, Dança no Sali Solidão. Ja, Ortrun Gutke, die Moderatorin von Radio Mama Terra, möchte sich jetzt an dieser Stelle schon bei euch verabschieden. In einer Woche hören wir uns hoffentlich wieder um die gleiche Zeit, jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr. Und ich möchte zum Abschluss noch einen ganz herzlichen Gruß an den brasilianischen Moderator Marcos Romão schicken und wünsche ihm alles Gute. Und Romão, hör mal, das ist schwarzes Bewusstsein in Brasilien. Thank you. Zumbi, comandante de guerreiro, Oguiê, ferreiro mor, capitão, da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Zumbi, comandante guerreiro, Oguiê, ferreiro mó capitão, da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Papipá. Jede 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 16. November 2011. Bis 6 Uhr wiederholen wir die schönsten Sendungen vom vergangenen Samstag und Montag. Ab